Also wisst ihr, Kinder, der Pumuckl ist ja ein goldiger kleiner Kerl. Aber was er sich diesmal geleistet hat? Der Meister Eder weiß ja, dass sein Kobold ein etwas boshaftes Wesen ist. Aber dass er auch noch schwindelt, wenn es ihm gerade in den Kram passt, das muss er ihm wohl oder übel abgewöhnen. Angegangen ist die Geschichte wie immer ganz harmlos. Der Pumuckl ist auf einem seiner Spaziergänge, eigentlich müsste man ja sagen, auf einem seiner Spaziergehüpp-Tiere gesehen. Ihr kennt sie schon, sie sind zum Aufblasen und man kann sie mit ins Wasser nehmen und damit schwimmen. Da gibt es ja wirklich hübsche Sachen und man kann verstehen, dass der Pumuckl davon hell begeistert war. Er ist gleich heimgerannt und hat's dem Meister Eder erzählt. Du, hör mal auf, ich muss dir was sagen. Du, mach die dumme Säge aus. Ich hab was gesehen. Ja, jetzt verstehe dich doch nicht so auf. Ich stell die Säge schon ab. Was ist denn los? Also wenn ich doch was gesehen habe, etwas so Schönes, also so schön, dass man es unbedingt kaufen muss. Und zwar muss man es dem Pumuckl kaufen. Und deswegen störst du mich bei der Arbeit? Ja, wenn du mir versprichst, dass du es kaufst, dann darfst du ja gleich wieder weiterarbeiten. Ach Gott. Es ist gar nicht teuer. Es ist sogar äußerst preiswert. Was? Jawohl, das hat nämlich die Verkäuferin gesagt. Und das trägt ihren Sohn leicht im Wasser. Das hat sie auch noch gesagt. Ja. Und mich trägt es dann natürlich erst recht im Wasser. Und man kann schwimmen damit lernen. Und außerdem, außer alledemstem ist es noch so schön. Ja, sag doch dann endlich was denn. Ja, eine Schwimmente. Schwimmente? Ja, oder ein Schwimmfrosch. Was? Oder ein Schwimmseehund. Aber die Ente, weißt du, die Ente ist am allerschönsten. Also, dich hat's doch wohl vom Bein weg. Dann ertrinkst du mir ja am Ende. Ich muss ja nicht in einen See damit gehen oder in einen Bach. Eine Wasserlache genügt. Da kann nicht mal ich ertrinken. Das ist nix. Und wenn ich verspreche, dass ich ganz brav bin, also mindestens 5 oder 9 oder 11, 10 Sekunden oder Stunden. Das wäre nicht sonderlich lang. Und wenn ich ganz sonderlich lang, also ganz besonders, sonderlich, sonderbar lang brav bin. So, das machst du mir zuerst einmal vor. Na, jetzt muss ich aber weiterarbeiten. Hallo! Ich weiß was. Mach das schnell wieder aus. Du! Also wenn du nicht aufhörst, dann... Du! Ich weiß was! Ja, ich schalte schon ab. Da gibst du denn jetzt nicht gleich Ruhe zum Kuckuck noch einmal rein. Nicht zornig werden. Ah. Zornig werden ist ganz schlecht für den Wunsch vom lieben Pumuckl. So, ja. Lieb bist. Ja. Also dann sag schnell, was du noch weißt. Ja, also ich sag's dir. Ich habe Geburtstag. Du? Ja. Ja, seit wann? Seit heute. Das ist allerdings was Neues. Ja, zum Geburtstag bekommt man nämlich etwas geschenkt. Der Herr hat das Tier seinem Sohn zum Geburtstag geschenkt. Das hat er gesagt. Du bist ja gar nicht mein Sohn. Da nützt dir der ganze Geburtstag nichts. Aber ich bin doch dein Kobold. Und das ist ja noch viel mehr als bloß ein Sohn. Und darum musst du mir ein Schwimmtier kaufen. Rotes. Eine rote Ente. Pumuckl, jetzt schlag dir das aus dem Kopf. Komm. Ja, das kann ich aus meinem Kopf schlagen, solange ich will. Ja. Da kommt einfach keine Ente raus. Das legt sich schon wieder, Pumuckl. Und jetzt gib mir Ruhe, ich muss arbeiten. Ach, das legt sich gar nicht. Da werde ich nur traurig und immer trauriger, jawohl. Und dann bin ich plötzlich mausetot vor lauter Traurigkeit. Und du wirst sagen, hätte ich nur dem Pumuckl eine rote Schwimmente gekauft, dann würde er noch leben und lustig sein. Aber so ist er mausetot. Und dann wirst du nur noch ein ganz trauriges Gedicht von mir hören. Ein trauriges Gedicht. So nämlich. Er wollte eine Ente, die Ente, die war rot, weil sie ihm keiner kennte. Da war der Kobold tot. Wollt schwimmen in dem Wasser, das Wasser, das blieb leer, und keiner wollte, dass er am Leben heute noch wäre. Red doch keinen solchen Schmarrn. Das ist kein Schmarrn, sondern ein ganz schönes Gedicht. Und wenn es dich nicht rührt, mich rührt es ungeheuer. Ach, mich rührt's auch. Ja, dann ist es ja gut. Nach dem Mittagessen wollen wir heute halt mal schauen, was so ein Viech kostet. Und jetzt will ich nichts mehr hören. Verstanden? Ja, ja, ja, ich hab's gut verstanden. Sehr gut, juhu! Ich krieg eine Ente. Am Ende kriegt der Pumuckl eben doch eine Ente. Der Pumuckl hat's also durchgesetzt. Mittags ist der gute Meister Eder halt doch noch zu dem Spielwarengeschäft gegangen und hat sich diese Schwimmtiere angeschaut. Er hat eine kleinere Ente gesehen, so mehr für ganz kleine Kinder zum Spielen, und die hat er also gekauft und nach Hause getragen und noch vor der Werkstatttür aufgeblasen. Na, das war natürlich ein großer Jubel beim Pumuckl. Und dann musste die Schwimmente gleich ausprobiert werden. So, und jetzt musst du schnell eine Wasserlache in den Hof zaubern. Ein Kübel Wasser und schon ist der Hof nasser. Ach, oh, das hat sich gereimt. Ein Kübel Wasser wurde der Hof nasser. Das machen wir ganz anders. Ja, sonst nimmt dir da draußen am Ende jemand die Gummienten weg. Ja. Pass auf, wir stellen eine kleine Wanne daher auf den Boden von der Werkstatt. Ja. Oh, genau ja. Da, wo die Sonne her scheint, damit du nicht frierst, wenn's nass wirst. Und da schickt man ein bisschen angewärmtes Wasser rein. Ja, ja, ja, also ja, gerade so viel, dass dir gar nichts passieren kann, wenn's reinfällst und das Denken trotzdem schwimmt. Ja. Wirst du sehen, das wird ganz pfundig. Oh ja, das wird mehr als pfundig. Ja. Das wird ja kilogrammig, wird das. Oh, ja, und das wird einfach wunderbar. Komm, mach schnell. Die Ente schaut schon ganz wassergierig. Ja, fei grad. Also, das werden wir gleich haben. Ja. Also, schau her. Ja. Also, pass auf. So. Ja, was? Ja, also, das ist... Ja. Da ist einmal die Wanne. Ja, du, weißt du was, ich setz jetzt die Ente gleich in die leere Wanne, damit sie sich an die Umgebung gewöhnt, nicht wahr? Ja, ja. Bist du's. Und ich hol jetzt gleich ein Wasser. Ja, und ich überlege, ob ich noch ein kleines Entenwannengedicht, ob mir noch eins einfällt. Eine Ente in der Wanne, das klingt so schön. Eine Ente in der Wanne und der Eder mit der Kanne schüttet Wasser, welche Wanne in die Tonne. In der Sonne. Also bitte sei nicht ungeduldig, sehr verehrte Ente. Das Wasser kommt sofort. Aber weißt du, nachher musst du schwimmen. Und dann musst du auch auf den Wellen schaukeln, wie meine Klabauter vorfahren. Ja, und weißt du, hier werden Wellen wallen wollen, dass es eine wahre Wellenwallenwonne ist. So, und da war nur ein bisschen warmes Wasser auf dem Herd. Ja. Ah, ist nicht sehr warm, gerade so, das schieß. Ja. Also jetzt... Pumuckl, geh raus aus der Wanne, damit ich das Wasser reinschütten kann. Ja, jetzt tust so, du mal rein. So, jetzt werde ich es reinschütten. So. Ui, ui, ui, ui. Ja, ich glaube, das genügt. Wie die Ente schaukelt. Also ich muss sofort hinein, sofort. Ja, von mir aus. Ja, ja, ja. Schau, Pumuckl, da lege ich dir ein Handtuch her. Da trocknest dich nachher ab. Ja, ja. Das Wasser geht mir bis zum Bauch. So, und jetzt, liebe Ente, bist du mein Schiff. Und halt doch da, du dumme Ente. Ich will doch auf. Mein Pumuckl, so fällst du dabei runter. Die hat mich einfach nicht draufsteigen lassen. Ja. Die hat mich einfach runtergeworfen. Ja. So, sowas. Schau doch nicht so, als wäre nichts geschehen, du dicke Ente. Ich komm schon auf. Warte nur. Meister. Das ist überhaupt nicht komisch. Das ist frech von der Ente. Komm her, Pumuckl. Pass auf. Ja. Ich halte es fest. Ja. Und jetzt setz dich drauf. So, ja. Also, komm, jetzt. So. Siehst du? So geht's. Ja, so geht's ja, nicht. Prima. Nur, so schwimmt es. Hui, und wie das schwimmt. Mach mal Wellen, ja? Ja. Hurra! So, und jetzt herumgedreht und hin und her geweht. Schön, schön. Ja, schön ist. Es war wirklich ein großes Vergnügen. Für den Meister Eder genauso wie für den Pumuckl. Die beiden haben gespielt und geplanscht und viel gelacht. Soweit wäre alles wunderschön gewesen. Aber um 2 Uhr war der Meister Eder zu einer Kundschaft bestellt, um dort etwas abzuholen. Und so musste er weggehen. Mein Gott, ich muss ja weg. Pumuckl, wir müssen aufhören. Also, wenn du weggehen musst, dann musst bloß du aufhören. Ich nicht, ich kann nämlich weiterspielen. So, aber du da allein mit dem Wasser. Warum nicht? Da kann ja überhaupt nichts passieren. Eigentlich passieren kann nichts, das ist wahr. Und ich bin ja in einer halben Stunde wieder da. Also, von mir aus, plansch weiter. Das ist ja schön warm in der Sonne. Ich komm bald wieder, Pumuckl. Ja, das eilt gar nicht. Das eilt überhaupt nicht. Und dann war der Pumuckl mit der Ente allein. Und keine Hand hielt das Schwimmtier fest, damit der Pumuckl rauf und runter steigen konnte. Ihr wisst ja, wie das so mit aufgeblasenen Schwimmtieren ist. Die können einem recht eigenwillig immer wieder auskommen und sich herumdrehen, fast so, als wären sie im Wasser schwer zu bändigen. Der Pumuckl mühte sich eine Weile ab, dann wurde er zornig. Du bist eine ganz dumme Ente, nur damit du es weißt. Du sollst hierbleiben, habe ich gesagt. Ich tauche dich unter, verstanden? Und zwar so. Untertauchen sollst du, habe ich gesagt. Jede vernünftige Ente taucht unter, ohne sich so anzustellen. Ich packe dich und tauche dich. Oh. Oh. Ich sag dir was. Wenn du nicht tauchst, dann wirst du gebraten. Jawohl, ungehorsame Enten werden meistens gebraten. Und dann werden sie aufgegessen. Mit Messer und Gabel sogar werden sie aufgegessen. Also wenn du nicht sogleich folgst und tauchst, dann... Was, du willst nicht? Bitteschön. Bitteschön, dann hole ich Messer und Gabel, damit du dir ansehen kannst, mit was du aufgegessen wirst. Ich finde in der Küche gleich eine Gabel. Pass nur auf! Natürlich hat sich die Ente gar nicht beeindrucken lassen von einer Gabel. Wie sollte sie auch? Sie war ja nur ein aufgeblasenes Ding. Sie witschte weiterhin den Pumuckl aus, wenn er sie untertauchen wollte, und drehte sich herum, wenn er auf ihren Rücken stieg. Da packte er voll Zorn die Gabel und rief. Ich piekse dich damit, und zwar gehörig, verstanden? Kobolde sind nämlich Meister im Zwicken und Pieken. Und du hast es hier mit einem Kobold zu tun, einem Nachfolger der Klabauters. Und die Klabauters sind fürchterlich in ihrem Zorn. Schau nicht so dumm. Das wird dir gleich vergehen. Jawohl, ich piekse dich in deinen dummen Kugelbauch. So. Ja. Da bläst du jetzt und wirst dünn. Und jetzt fängst du sogar freiwillig zu tauchen an. Ah ja, das war eine gute Lehre, nicht wahr? Der Pumuckl hatte erreicht, was er wollte. Der Ente ging natürlich die Luft aus und so ließ sie sich ohne weiteres untertauchen. Allerdings sah sie jetzt ohne Luft nicht mehr so schön aus und der Pumuckl fing an, recht nachdenklich zu werden. Es wurde ihm direkt ein bisschen unheimlich. Bevor er aber richtig dazu kam, den Schaden zu begreifen, den er in seinem Zorn angestellt hatte, klingelte die Werkstatttür und herein kamen der Fritz und sein Freund Thomas. Sie sollten einen Stuhl bei Meister Eder abholen. Herr Eder, da ist ja gar niemand. Da wird gleich wieder jemand kommen, sonst wäre die Werkstatttür abgesperrt. Wart mal ein bisschen. Du, Thomas, schau, da steht eine Waschschüssel mit einer Schwimmenten. Da hat jemand gespielt damit. Ringsum ist noch alles nass. Vielleicht hat Herr Eder einen Besuch von einem Kind. Ja, vielleicht. Komm, blasen wir die Ente auf. Mei, Fritz, da blass lang, die hat ein Loch. Die ist hin. Komm, gehen wir wieder. Schmarrn, der Herr Eder kommt bestimmt gleich wieder. Du, Thomas, lassen wir in die Ente Wasser rein und dann machen wir einen Springbrunnen draus. Ein Springbrunnen? Wie willst du das machen? Ganz einfach. Das Loch ist doch da oben am Rücken. Wenn man die Ente bis dahin mit Wasser füllt und dann draufdruckt, dann muss das Wasser da oben rausspritzen. Verstehst? Ui, ja. Aber dürfen wir das? Das gehört uns doch nicht. Warum denn nicht? Wir machen doch nichts kaputt. Und wenn der Eder mit dem Kind kommt, dann zeigen wir es ihnen. Au! Was hast du? Ich weiß nicht. Irgendwas hat mich zwickt. Also, halt du die Enten. Ich dreh's Wasser auf. Ja. Geh, Thomas, gib doch Obacht. Du kannst doch nicht alles umschmeißen. Ich? Bist du verrückt? Ich bin überhaupt nicht an die Bretter hinkommen. Ich auch nicht. Wer denn? Aber ist ja wurscht. Ist ja nichts passiert. Stellen wir's halt wieder hin. Eins, zwei, drei. Ah, mir tut schon der Rücken weh. Weiter. Vier. Fünf. Sechs. So, und jetzt geh daher und halt das, wo man reinblast, unter die Leitung. Du musst den Wasserstrahl viel dünner machen, sonst geht ja nichts rein. Ach, wenn du so blöd hältst. Ui! Ui! Was war jetzt das? Hast du das gemacht, Thomas? Ich? Ich bin doch an das Bierglas gar nicht hinkommen. Du bist doch da neben dem Regal gestanden. Ich stehe doch einen Schritt weit weg davon. Mei, du wirst schon irgendwie hinkommen sein. Was machen wir denn jetzt? Nicht aufheben. Lass liegen, sonst merkt man, dass jemand da war. Es ist einfach von allein runtergefallen und wir waren gar nicht da. Leg die Enten wieder ins Wasser. Wir rennen davon. Schnell. Ja, aber ich muss doch den Stuhl abholen. Das können wir ja. In einer Viertelstunde kommen wir vorbei, als wäre nichts gewesen. Als wären wir dann das erste Mal da. Schnell, komm! Die Buben waren an dem kaputten Bierglas völlig unschuldig. Es war natürlich der Pumuckl. Und auch die Bretter hat er umgeworfen, in seinem Zorn, weil die Buben seine Ente mit Wasser füllen wollten und weil sie gesagt hatten, dass die Ente kaputt sei. Daran hatte der kleine Kobold nämlich gar nicht gedacht, als sie plötzlich zusammensank und endlich wunschgemäß tauchte. Jetzt stand er recht bedrückt da. Ich wollte dich gar nicht kaputt machen, sondern nur so ein bisschen pieksen. Da muss man doch nicht gleich kaputt gehen. Wenn ich Menschen piekse, dann sagen sie bloß au. Och, meine schöne Ente ist kaputt. Mausetot, schlapprig kaputt, liegt sie im Wasser. Oh, meine schöne rote Ente. Bitte, bitte, liebe Ente, werde doch wieder ganz. Ich werde dich nie mehr pieksen. Oh. So, da bin ich wieder. Oh. Ja, was sehe ich denn da? Was machst du denn für ein Gesicht? Und die Enten, ist die schon kaputt? Ich weiß nicht. Zwei Buben waren da und die haben gesagt... Zwei Buben? Ja, der Fritz und der Thomas. Und die wollten einen Stuhl abholen. Und die haben die Enten hingemacht? Nein. Das heißt, ich weiß nicht. Also die haben meine Ente gesehen... Ja? Und haben gesagt... dass man da Wasser reintun muss und dass das Wasser dann oben bei dem Loch rauskommen und als Springbrunnen herausspringen muss. Und da haben sie einfach ein Loch in die Enten gemacht. Also das ist ja unglaublich, was so Fratzen alles einfällt. Ja, und dein Bierglas, das haben sie auch runtergeworfen. Auch noch? Heb die Scherben nicht auf, hat der Thomas gesagt, sonst merkt man, dass jemand da war. Leg die Ente schnell ins Wasser, wir rennen davon. Also solche Sachen, hat der Thomas gesagt. Also das ist ja doch fast kriminell. Ja, das habe ich auch gesagt. Denen erzähle ich was, wenn sie wiederkommen. Ja, ein ganz so eine Frechheit. Und einfach davonrennen. Jawohl. Na, wartet nur, Bürscherl, wartet nur. Meine schöne Ente. Na ja, die Enten kann man ja wieder flicken. Das Bierglas ist auch nicht wertvoll. Aber was anstellen und einfach davonlaufen, das geht zu weit. Ja, das geht ja viel, viel zu weit. Weißt du was? Wir müssen unbedingt, also nein, die nämlich müssen eine neue Ente kaufen und dir müssen sie ein neues Bierglas kaufen und dann, da kommen sie gerade über den Hof. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. So? Da seid's ja. Habt euch ja schnell wieder hertraut. Wieso? Ihr wart's doch gerade vorher da, oder? Wir? Jetzt tut's nicht so scheinheilig. Ich hab euch doch vorhin davonrennen sehen. Und wie ich da reinkommen bin, hab ich auch gleich gewusst, warum ihr so gerannt seid. Weil's zuerst die Enten kaputt gemacht habt. Nein, und dann die Ente haben wir ganz bestimmt nicht kaputt gemacht. Was? Die ist kaputt in der Wanne da gelegen, wie wir reingekommen sind. Ah. Ganz bestimmt. Ehrenwort, Herr Eder. Die war schon hin. Wir wollten es nämlich aufblasen und da ist gleich oben die Luft rausgegangen. Aber da ist doch rumpritschelt worden. Da, am Brunnen. Ja, das waren wir. Wie nämlich keine Luft reingegangen ist, da wollten wir Wasser reintun. Damit das Kind, dem es gehört, wenigstens noch einen Springbrunnen hat. Wenn man da drauf gedruckt hätte, auf die Enten, dann hätte es gespritzt. Da hätte sich doch das Kind gefreut, oder? Ja. Aber dass man sowas nicht tut, das wisst ihr doch. Schon, aber... Wir haben's nicht böse gemeint, bestimmt nicht, Herr Eder. Und hingemacht haben wir sie ganz gewiss nicht. Und was ist mit dem Bierglas, das ihr runtergeworfen habt? Das ist einfach plötzlich runtergefallen. Wir wissen gar nicht, wie das zugegangen ist. Es war fast ein Meter von uns weit weggestanden. Vielleicht ist es schief gestanden. Schief gestanden? Na ja, sowas kann bei mir natürlich schon passieren. Aber eins ist euch hoffentlich klar. Dass man nichts anrührt, weil fremde Sachen euch überhaupt nichts angehen. Schon, aber sagen Sie bitte schon nichts meiner Mutter. Wir ersetzen Ihnen das Bierglas. Ich habe eins daheim, das ist fast genauso. Na ja, wenn ihr wirklich nicht hingekommen seid, dann ist ja gut. Ich bringe Ihnen trotzdem das Bierglas. Und dann sind Sie uns nimmer böse. Na ja, ist schon recht. Bitteschön. Du wolltest doch den Stuhl abholen, Fritz. Ja, da schau her. Da ist er. Ich habe die Lehne wieder angeleimt. Das macht 2 Mark. Das zahlt dann Mutti. Aber Sie sagen ihr nichts, gell? Nein, ich sag dir nix. Aber jetzt haut's ab. Dankeschön, Herr Eder. Ich komme gleich wieder und bring's Glasel. Wiederschauen, Herr Eder. Wiedersehen. Wiederschauen. Pumuckl! Pumuckl! Ah, da hat sie einer versteckt. Na, wird schon wissen, warum. Ja, was tut denn die Gabel da? Wie kommt denn eine Gabel in die Werkstatt? Pumuckl! Hast du die Gabel runtergeschleppt? Komm raus aus deinem Versteck. Donnerwetter! Schon, dass die versteckst, zeigt, dass du ein ganz schlechtes Gewissen hast. Ich versteck mich ja gar nicht. Ich bin ja da. Was hast denn du mit der Gabel getan? Mit der Gabel? Nichts. Du? Die Enten da hat ein Loch. Das kommt von einem Gabelzinken. Denn daneben sieht man ganz genau noch die Kratzer von den zwei anderen Zinken. Die sind bloß nicht durchgegangen. Nein, ich hab ja auch nur mit einer... Mit gar keiner zugestochen. Was? Ja, die Buben haben zugestochen, jawohl. Pumuckl? Ja? Weißt du eigentlich, dass deine großen Ohren immer ganz rot werden, wenn du lügst? Meine Ohren? Die werden immer dunkler und dunkler rot und immer größer und größer. Ach, aha. Ja, also dann, nein, bitte nicht noch größer. Die sind doch sowieso schon so groß. Also, dann gib schnell zu, dass du gelogen hast. Die Ente war bös. Die Ente war ganz bös und ungehorsam. So? Ja, und ich wollte ihr nur zeigen, was mit Enten geschieht, wenn sie ungehorsam sind und nicht tauchen wollen. Aha. Ja, und was war denn mit dem Bierglas? Ja, das ist darunter gefallen, weil die Buben böse waren. Und alles, was böse ist, muss man bestrafen. Jawohl. So. Das ist gut, dass ich das weiß. Und jetzt sei still, da kommt der Thomas. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß dich, Gott. Da habe ich das Bierglas. Ah, das ist aber schnell gegangen. Hast jetzt das einfach daheim weggenommen? Nein, ich habe zur Mutter gesagt, dass ich es dem Fritz schenken will, weil dem eins kaputt gegangen ist. So? Da hat sie es mir gegeben. Mhm. Weißt du, das ist mir eigentlich nicht recht. Sie hat es aber gern hergegeben, meine Mutter. Weil da oben schon ein bisschen was weggeschlagen ist. Und da mag mein Vater sowieso nicht mehr draus trinken. Oh, so ist gut. So ist recht. Ja, dann ist schon gut. Ich zerreiß mir ja gern den Mund ein bisschen. Ist das schlimm? Nein. Das alte Glasl war auch nicht mehr ganz einwandfrei. Und außerdem ist da wahrscheinlich von allein runtergefallen. Also gut, damit wir wieder quitt sind, schenke ich euch die Enten. Die kommen nämlich leicht. Wieder flicken. Ui, danke schön. Aber gehört die nicht dem Kind? Na, weißt du, das Kind war bös. Und alles, was bös ist, muss man bestrafen, weißt du? Mhm. Dankeschön, Herr Eder. Ja, bitteschön. Wiederschauen. Wiederschauen, Herr Eder. Ja, Himmel, Donnerwetter, gibst nicht gleich eine Ruhe? Nein, ich gebe keine Ruhe, überhaupt keine. Ich will meine Enten wieder haben. Doch, du gibst eine Ruhe. Warte mal. Ja, ich hab dich schon. Ich beiße, ich zwicke. Nein. Ich picke dich. Lass mich raus. Nein, fällt mir gar nicht ein. Du hörst dir jetzt an, was ich dir zum Sagen habe. Nein. Doch. Nein. Und wenn du noch einmal was tust und dann liegst und das andere in den Schuh schiebst, sodass die einen Schaden haben, dann sind mir geschiedene Leute. Und zwar ein für alle Mal. Da hätte ich doch jetzt beinahe die Buben verdächtigt für das, wofür sie überhaupt nichts können. Ja, oh, du hast meine Ente hergeschenkt und die Ente gehört mir und nicht dir. Ach. Und dem Thomas nicht und nicht dem Fritz. Mir gehört sie. Alles Böse muss bestraft werden. Das hast du selber gesagt. Ja, aber ich hab ja nicht mich gemeint. Aber ich mein dich. Bitte, jetzt lass mich aus. Ich werde mich rächen. Rächen, Nein. Du wirst gar nichts, weil ich die jetzt da in die Schubladen setze und dich so lang einsperren, bis du einsiehst, dass... Nein. In Schubladen sieht man nie etwas ein. In Schubladen sieht man nicht mal etwas aus. So, bitte, jetzt lass mich raus. So? Ja, und was tust du, wenn du herausen bist? Meine Ente bei den Buben wiederholen. Aha, und was noch? Alles runterwerfen und picken und zwicken und... Und nie mehr lügen. Ich wollte ja aber gar nicht lügen. Es hat sich einfach, ganz einfach von allein vor sich hingelogen. So, so. Ja, wirklich ganz allein. Und ganz von allein verdächtigt. Und die Buben, die dürfen die Ente behalten. Und ich schwimme ohne Ente in der Wanne herum, wenn er mich nur hier herauslädt. Der Meister Eder musste trotz seines Zorns lächeln. Noch ein wenig ließ er den Pumuckl zappeln. Dann machte er die Schublade natürlich wieder auf. Der kleine Kobold war mit einem Satz heraußen. Und mit einem Blick auf die Wanne meinte er, Soll ich wirklich allein da herumschwimmen? Das habe ich nicht mit einem Wort verlangt, sondern ich verlange, dass du nie mehr... Eine Gummiente mit der Gabel isst. Nein, dass du nie mehr... Dummen Gummienten die Luft aus dem Bauch lässt. Auch das nicht, sondern dass du nie mehr... Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, was ich nie mehr soll. Ich tue es ja auch nie mehr. Großes Klabauter-Ehrenwort.